Good morning and a happy, wonderful, bright and cheerful good morning. Oh, guten Morgen und einen glücklichen, wunderbaren, strahlenden und fröhlichen guten Morgen. Evil companions will corrupt good morals and character. Böse Weggefährten verderben gute Sitten und Charakter. That's what happened to Corinth. They had companionship with the wrong people. Das passierte in Korinth. Sie hatten Umgang mit den falschen Leuten. So much that now people actually didn't believe anymore in the resurrection. So sehr, dass die Leute nun tatsächlich nicht mehr an die Auferstehung glaubten. And Paul, in his wonderful heart attitude and character, Paulus in seiner wunderbaren Herzenshaltung und seinem wunderbaren Charakter, he's using very clever and kind words to bring them to their senses. Benutzt sehr kluge und freundliche Worte, um sie zur Vernunft zu bringen. But now he is very strong because he realizes how serious this thing is. Jetzt ist sehr stark in seinen Worten, weil erkennt, wie ernst diese Sache ist. Look at verse 34. Schau dir Vers 34 an. Can you imagine your pastor preaching this next Sunday to you? Kannst du dir vorstellen, dass dein Pastor am nächsten Sonntag so zu dir predigt? Come back to your right senses and awaken to what is right. Kommt wieder zur Vernunft und wacht auf. Seht, was recht ist. Well, if most pastors would preach like this, I think their churches would be much smaller. Wenn die meisten Pastoren so predigen würden, wären ihre Gemeinden wohl viel kleiner. But you know, Paul didn't do this in a judgmental attitude. Paulus aber tat nicht aus einer verurteilenden Haltung heraus. He didn't do this because he was angry. Hat nicht getan, weil verärgert war. He didn't do this because, you know, he didn't think that he was not successful in his ministry. Tat nicht, weil dachte, dass in seinem Dienst nicht erfolgreich war. Oh, his church wasn't growing well enough. Oh, diese Gemeinde wächst nicht gut genug. He did it out of pure and deep love for Christ, the truth, and the people. Tat aus reiner und tiefer Liebe zu Christus, zur Wahrheit und zu den Menschen. He's not only saying that they need to come back to their senses and finally wake up to what's right. Sagt nicht nur, sie müssen wieder zur Vernunft kommen und endlich aufwachen, das Richtige zu tun. Look, he's saying, repent from your sinful ways. Sagt, tut Buße von euren sündigen Wegen. For some have no knowledge of God's wonderful love. Denn manche haben keine Ahnung von Gottes wunderbarer Liebe. Think he's still writing in the whole context of the resurrection of the dead. That's the only thing he's talking about. Denk daran, schreibt noch immer im gleichen Kontext von der Auferstehung der Toten. Das ist das Einzige, wovon hier spricht. He has not changed the subject. You will see, he's still going to continue it. Hat das Thema nicht gewechselt. Du wirst sehen, dass noch immer damit fortfährt. So here's the question. Hier ist also die Frage. Has that wrong belief caused them to live in sinful ways? Hat dieser falsche Glaube dazu geführt, dass sie auf sündige Weise leben? Because look what he says. Denn schau, was sagt. He says, repent from your sinful ways. Sagt, tut Buße von euren sündigen Wegen. So I believe, ich glaube, that to believe the wrong things will lead you to live in sinful ways. Ein falscher Glaube führt dazu, dass du ein Leben in Sünde lebst. And Paul understood that because they opened their hearts for the wrong belief, now they've also opened their heart to live in sin. Paulus verstand, dass, weil sie ihr Herz für den falschen Glauben geöffnet haben, nun auch ihr Herz für ein Leben in Sünde geöffnet haben. I mean, think. Überlege. If you believe as they, some of them there have obviously believed. Stell dir vor, du glaubst so wie einige von ihnen dort offensichtlich geglaubt haben. That whenever this life here on earth is over, it's all over. Dass, wenn dieses Leben auf der Erde vorbei ist, alles vorbei ist. No resurrection. Keine Auferstehung. No judgment seat of Jesus. Kein Richterstuhl von Jesus. I don't have to give account of my life anymore. Ich muss nicht mehr Rechenschaft über mein Leben ablegen. You take sin so much lighter. So nimmst du die Sünde viel leichter in Kauf. When I began to really teach the new covenant, als ich anfing, den neuen Bund zu lehren, a lot of people have said to me, haben viele Leute zu mir gesagt, Reinhard, this is causing people to live a sinful life and don't worry about it. Reinhard, das bringt die Leute dazu, ein sündiges Leben zu führen und sich darüber keine Sorgen zu machen. I said, only if they twisted the truth that I preached. Ich sagte, nur wenn sie die Wahrheit verdrehen, die ich gepredigt habe. I've never preached that sin doesn't matter. Ich habe nie gepredigt, dass Sünde keine Rolle spielt. I've preached that rejecting the sacrifice of Jesus is what gets you to hell, not your sin. Ich habe gepredigt, dass die Ablehnung des Opfers Jesu dich in die Hölle bringt, nicht deine Sünde. But I've never ever preached that sin is this thing we should take lightly. Aber ich habe nie gepredigt, dass Sünde etwas ist, das man auf die leichte Schulter nehmen sollte. But a lot of people have taken that. Viele Menschen haben das jedoch so verstanden, so geglaubt. And a lot of times, if you believe the wrong things, it will take you down the wrong path. Wenn du die falschen Dinge glaubst, führt dich das oft auf den falschen Wegen. And for them not to believe in the resurrection took them away the path of sin. Dass sie nicht an die Auferstehung glaubten, brachte sie auf den Weg der Sünde. And Paul says, you need to repent from that. Paulus sagt, ihr müsst das bereuen. Turn around, turn back from it. Kehrt um von diesem Weg. And then he says something that I find so incredibly beautiful in the middle of this rebuke. Dann sagt er etwas, das ich so unfassbar schön finde, mitten in diese Zurechtweisung. He says, for some have no knowledge of God's wonderful love. Er sagt, denn manche haben keine Ahnung von Gottes wunderbarer Liebe. In the middle of the rebuke, mitten in der Zurechtweisung, he says that some of you have not even ever known truly how God is. Dass einige von ihnen noch nicht einmal wissen, wie Gott wirklich ist. And he says, you should be ashamed that you make me write this to you. Und er sagt, ihr sollt euch schämen, mich dazu zu bringen, euch so zu schreiben. See, if you've never really known God, wenn du Gott nie wirklich kennengelernt hast, and his wonderful love, und seine wunderbare Liebe, it will always lead you to a sinful way. Wird dich das immer auf einen sündigen Weg führen. If we realize that we've entered a life of habitual sin, wenn du erkennst, dass du dich in ein Leben mit gewohnheitsmäßigen Sünden begeben hast, there's only one solution. Gibt es nur eine Lösung. Understand that life is more than a short few years on earth and repent. Begreife, dass das Leben mehr ist als nur ein paar kurze Jahre auf der Erde und tu Buße. The Bible says that before Jesus comes back, die Bibel sagt, bevor Jesus wiederkommt, that people will be lovers of pleasures much more than lovers of God. Werden die Menschen das Vergnügen mehr lieben als Gott? Many things that the Apostle Paul wrote. Viele Dinge, die der Apostel Paulus schrieb. I don't think he even knew how necessarily these words would be centuries after he wrote them to many other people. Ich denke nicht, dass er wusste, wie wichtig diese Worte noch Jahrhunderte nach seiner Niederschrift für viele andere Menschen sein würden. This is something we really need to hear today. Es ist etwas, das wir heute wirklich hören müssen. If we have entered a life of habitual sin because we think, you know, only about the day and not about eternity, we need to repent. Wenn wir einem Leben mit gewohnheitsmäßigen Sünden verfallen sind, weil wir nur an heute und nicht an die Ewigkeit denken, müssen wir Buße tun. There is life after death. Es gibt ein Leben nach dem Tod. See you tomorrow. Bis morgen.